am 23. August 1939 zwischen den beiden Regierungen auch noch andere Abmachungen getroffen, die nicht im Nichtangriffsvertrag enthalten sind. Ja. Worin waren diese Abmachungen enthalten? Diese Abmachungen waren enthalten in einem geheimen Protokoll. Haben Sie selbst dieses geheime Protokoll in Ihrer Eigenschaft als Staatssekretär im Auswärtigen Amt gelesen? Ja. Ich habe in meinen Händen einen Text, von dem der Botschafter Gau kaum einen Zweifel hat, dass hier diese Abmachungen richtig wiedergegeben sind. Ich werde Ihnen diesen Text vorhalten. One moment, Ein Augenblick. Über welches Dokument handelt sich das hier? Es handelt sich um das geheime Zusatzprotokoll vom 23. August 1939. Was ist das für ein Dokument, das Sie den Zeugen jetzt vorlegen wollen? Es existiert ein Dokument, das Sie dem Gericht schon angeboten haben und das abgewiesen wurde. Ist es dasselbe Dokument? Es ist das Schriftstück, das ich im Dokumentenbeweis dem Gericht unterbreitet habe und das vom Gericht als Dokument abgelehnt wurde, und zwar offenbar, oder ich nehme an, deshalb, weil ich mich geweigert habe, die Herkunft dieses Dokuments anzugeben. Das Gericht hat mir aber genehmigt, dass ich eine neue eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss vorlege zu diesem Gegenstand. Well, you haven't done it, sir. Aber nicht gesagt, sondern nicht getan. Aber ich möchte jetzt zur Unterstützung des Gedächtnisses des Zeugen im Zuge der Zeugenvernehmung diesen Text vorlesen und im Anschluss daran den Zeugen fragen, ob nach seiner Erinnerung in diesem Schriftstück diese geheimen Abmachungen richtig wiedergegeben sind. Ich möchte, Herrn Richter, gegen diese Fragen Prozess einzuheben, aus zwei Gründen. Erstens, wir behandeln hier die Frage von Hauptkriegsverbrechen, aber nicht von Außenpolitik. Zweitens, das Dokument, den der Verteidiger Seidel bringt, wurde von dem Gericht abgeschlagen und ist ein Dokument von einer ungewissen Herkunft und kann kein Dokument sein, welches hier als Beweisstück aufgebracht werden kann. Herr Präsident, dieses Dokument ist ein wesentlicher Bestandteil des Nichtangriffsvertrages, der von der Anklage bereits als Beweisstück vorgelegt wurde, unter der Nummer GB145. Wenn ich nun dem Zeugen den Text dieses Dokuments vorlege... Dr. Seidel, die einzige Frage, um die es sich hier handelt, ist die, ist das das von dem Gericht abgewiesene Dokument? Es wurde als Beweisstück im Rahmen des Dokumentenbeweises nicht zugelassen. Well, then the answer is yes. Dann ist die Antwort ja. Aber es scheint mir ein Unterschied zu bestehen zu der Frage, ob bei der Zeugenvernehmung einem Zeugen dieses Dokument vorgehalten werden kann. Ich möchte diese Frage deshalb bejahen, weil ja die Anklagevertretung im Kreuzverhör ihrerseits die Möglichkeit hat, dem Zeugen das in ihren Händen befindliche Dokument vorzuhalten. Und es wird sich dann aufgrund der Aussagen des Zeugen ergeben, welcher Text der richtige ist oder ob die beiden Texte übereinstimmen. Das Dokument, das Sie jetzt vorlegen wollen, wo stammt das eigentlich her? Ich habe das Dokument vor einigen Wochen bekommen, von einem mir zuverlässig erscheinenden Mann der alliierten Seite. Ich habe es aber nur unter der Bedingung bekommen, dass ich die genauere Herkunft nicht angebe. Und es scheint mir das auch durchaus verständlich. Sie sagen, Sie hätten es vor einigen Momenten bekommen? Then it is the same document. Denn also es ist das gleiche Dokument, wie Sie gesagt haben, dass Sie dem Gericht schon einmal angeboten haben. Das Gericht hat es abgewiesen, nicht wahr? Ja, aber das Gericht hat auch entschieden, dass ich über diesen Gegenstand eine neue eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss vorlegen darf. Und diese Entscheidung hat ja nur dann einen Sinn. Yes, I know, but you haven't done so. Ich weiß, das haben Sie aber nicht gemacht. Wir wissen nicht, was für ein Affidavit Gauss ausgestellt. Ich habe bereits die eidesstattliche Versicherung des Botschafters Gauss, die neue. Sie ist aber noch nicht übersetzt. Herr Vorsitzender, ich bin der gleichen Ansicht wie General Rudenko, dass das Dokument nicht verwendet werden soll, solange man nicht weiß, wo es herkommt. Wir kennen die Quelle des Dokumentes nicht. Außerdem steht schon fest, dass dieser Zeuge selber nicht mehr weiß, wie weit dieses angebliche oder das geplante Abkommen gehen sollten. Aus diesem Grunde hat es keinen Zweck, ihm überhaupt darüber Fragen vorzulegen. Dr. Seidel. Herr Dr. Seidel, Sie können den Zeugen fragen, wie weit er sich über dieses Abkommen erinnern kann, ohne ihm das Dokument vorzulegen. Fragen Sie nur, wie weit er sich auf dieses Abkommen erinnern kann.